Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schüsse im Äther. Erster Teil. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die täglich Lärm und schlechte Musik hören müssen, um dem miesen Alltag ein paar beschränkte Momente aufpfropfen zu können. Deshalb kannte ich den seltsamen Vogel nicht, der mich ins Radiostudio bestellte. Ich ließ mir sagen, dass Kuno Block berühmt war für seine Radiosendung um Mitternacht. Ich machte mich auf einiges gefasst. Wer, sagten Sie, hat sie geschickt? Niemand. Sie haben mich angerufen. Tatsächlich? Möchten Sie heute Abend meine Sendung kommen? Live. Mein Thema heute ist Liebe geht durch den Magen. Haben Sie dazu etwas zu sagen? Soll ich Ihnen eine Liebeserklärung ins Mikrofon kotzen? Das geht nicht. Das ist geschmacklos. Vielleicht könnten Sie erzählen, nach welchem Nachtessen Sie es am ausdauerndsten können. Sie können mich mal. Danke, aber ich bin heterosexuell. Ich bin nicht hier, um mich mit Ihnen über Ihre sexuellen Vorlieben zu unterhalten. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, um welche Leiche ich mich kümmern soll, dann demoliere ich Ihr Studio. Leiche? Ach so, Sie sind der Detektiv. Angenehm. Das heißt, wirklich angenehm ist diese Angelegenheit natürlich nicht. Als berühmtester Radio-Talkmaster der Neuzeit erlebt man einiges. Aber das geht zu weit. Die Frau terrorisiert mich richtig gehend. Was für eine Frau? Das weiß ich nicht. Sie ruft dauernd an und warnt mich. Irgendetwas solle demnächst mit mir geschehen. Ich sei in Gefahr und sie müsse unbedingt mit mir reden. Und weshalb verabreden Sie sich nicht mit ihr? Aus Prinzip. Ständig rufen Verrückte an, verlieben sich in mich, möchten mich treffen oder heilen oder beides oder was auch immer. Es ist entsetzlich. Die Frau schickt mir auch Briefe, Faxe. Stöhnt sie in den Hörer oder macht sie sonst etwas Unanständiges? Nein, nein, sie heult und schreit und weint. Ich solle aufpassen, ich sei in Gefahr. Aber sie will nicht sagen, was für eine Gefahr da auf mich lauert. Sie ruft übrigens immer aus Telefonzellen an, immer wieder andere. Die Frau ist ganz schön clever. Kein Grund, sich gleich in die Hosen zu machen. Früher oder später wird sie mit dem Anrufen aufhören. Das dachte ich auch. Aber gestern Nacht versagten an meinem Wagen die Bremsen. Kein mechanischer Defekt, eindeutig Sabotage. Bringen Sie diese Frau zur Strecke, ehe sie mich zur Strecke bringt. Für sowas ist die Polizei zuständig. Nein, nein, nein, keine Polizei, keine Medien. Die Journalisten würden sich auf mich stürzen. Eine Journalistin einer dieser schrecklichen Zeitschriften hat sich in den Kopf gesetzt, mich zu vernichten. Sie wartet nur darauf. Und die anderen sind nicht besser. Ich gebe keine Interviews. Aus Prinzip. Deshalb passen Sie mich. Jetzt ging das Jammern erst richtig los. Ich hörte nicht hin und wartete, bis er sich wieder einigermaßen im Griff hatte. Er tupfte sich mit einem Seidentuch den Schweiß von der Stirn und holte aus seinem Lederetui einen ungefalteten Tausender hervor. Es ging mir schon wesentlich besser. Leider tauchte in diesem Moment eine seiner begeisterten Hörerinnen im Studio auf. Ich liebe Sie. Ich liebe die Art, wie Sie Themen aufgreifen, ohne sich zu vergreifen. Deshalb bin ich hier. Nie hätte ich es sonst gewagt, öffentlich von meinen Problemen zu sprechen. Sie sagten, dass Ihre sexuellen Probleme jeweils in der Küche beginnen. Leider ist es so. Während ich koche, denke ich nämlich immer an Sex. Vor allem beim Braten, aber auch beim Schmoren. Am schlimmsten ist es beim Rüsten. Kartoffeln schälen reizt mich aufs Äußerste. Sehr gut. Sehr gut, das müssen Sie nachher genauso über den Sender erzählen. Was aber geschieht danach? Ich meine, haben Sie jeweils Sex während des Kochens? Nein, nein, das geht leider nicht. Ich denke nur während dem Kochen an Sex. Wenn ich Sex mache, dann denke ich nur ans Kochen. Irgendwie ist das ätzend auf die Dauer. Möglicherweise hatte die Dame eine Affäre mit einem Dampfkochtopf noch nicht verdaut. Block fand sie jedenfalls toll und für mich wurde es höchste Zeit, das Weite zu suchen. Vor dem Studio traf ich an einem Kaffeeautomaten den Produzenten der beliebten Talkshow. Ach, wissen Sie, ich glaube, er übertreibt maßlos. Verrückte rufen immer wieder an. Was soll schon Besonderes an der Frau sein? Das Problem ist nicht die Frau, das Problem ist Block. Sie meinen, er tickt nicht mehr richtig. Nein, nein, nein. Er ist auf dem absteigenden Ast. Die Einschaltquote sinkt, es gibt immer weniger Fanpost und die Frauen, die ihm Heiratsanträge machen, werden immer älter. Letzte Woche war es eine 97-Jährige. Es muss dringend etwas geschehen, dass der Sendung einen neuen, einen neuen Kick gibt, nicht? Eine Hörerin, die sich auf Liebeskummer umbringt, oder ein gehörnter Ehemann, der dem Alkohol verfällt. Oder ein Attentat auf Kuno Block. Ein Attentat wäre nicht schlecht. Ja, aber natürlich nur, wenn Block es überlebt. Das wäre toll. Kuno Block überlebt Attentat. Als Produzent ist mir alles recht. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu allem fähig wäre. Leider nicht. Ich habe viel zu viele Skrupel, sonst gehörte ich schon lange zu den 10 reichsten Schweizern, so aber schaffe ich es höchstens zu ein paar Millionchen. Ich überlegte mir, ob es nicht gescheiter wäre, den Produzenten zu überwachen, anstatt sich auf die Suche nach einer unbekannten Anruferin zu machen. Doch mein neuer Klient bestand darauf, dass die Gefahr von der Frau am Telefon ausging. Ich ging in mein Büro und entspannte mich bei einer Kanne Espresso. Wertvolle Bilder konnte ich mir keine leisten, also begnügte ich mich damit, den ungefalteten Tausender zu betrachten. Es tat saugut. Es dauerte nicht lange, bis ich in meinem Büro gestört wurde. Eine Frau, die sich als Journalistin ausgab, sah sich mit skeptischem Blick in meinen vier Wänden um und weigerte sich, Platz zu nehmen. Sie hielt mir eine Visitenkarte unter die Nase. Ich schaute sie mir nicht an. Der Anblick der Frau genügte mir völlig. Ich bin von der bunten Illustrierten. Ich glaube, wir könnten zusammenarbeiten. Das bezweifle ich sehr. Ich lese keine Illustrierten und schon gar nicht die bunte Illustrierte mit all den vierfarbigen Idioten. Ich will ja auch keine Home-Story von Ihnen. Ich möchte Infos über Block. Fragen Sie den Mann doch selber. Am besten verkleiden Sie sich als Nymphomanin, die ein Verhältnis mit einem Stangensellerie hat. Block sucht solche Leute für seine Sendung. Ich bin nicht eine dieser 0815-Journalistinnen. Ich bin berühmt für meine einfühlsamen Reportagen über Massaker, Massenselbstmorde und die abartigen Sexspiele Prominenter. Genau so sehen Sie auch aus. Block gehört zur A-Kategorie der Promis. Aber er gibt keine Interviews, absolute Funkstille. Eine gute Reportage über ihn wäre eine Sensation. Ich biete Ihnen 5.000 für gute Informationen. Das ist aber wenig im Vergleich zu dem, was gewissen horizontalen Damen geboten wird. Für die lausigen Erlebnisse beim Befriedigen eines Hollywood-Stars. Ja, wir reden hier von einheimischer Prominenz. Wenn Sie allerdings Details aus Blocks Sexleben wissen, dann könnte sich mein Angebot noch verdoppeln. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass ich etwas über Block weiß, was nicht schon alle wissen? Sie sind Detektiv, Sie waren bei ihm. Also gehe ich davon aus, dass Sie für ihn arbeiten. Er hat etwas zu verbergen, das stimmt doch, oder? Wer hat das nicht? Vielleicht ein uneheliches Kind? Du bist zwar kein Hammer, aber... Immerhin. Unzucht mit einer Minderjährigen wäre besser. Es darf aber auch ruhig noch etwas schmutziger sein. Na, dann hätte ich da etwas für Sie. Tatsächlich? Hey, was machen Sie da? Der Eimer stand schon seit einigen Wochen in meinem Büro herum und das Wasser faulte in der Sommerhitze vor sich hin. Es stank grauenhaft und war hoffentlich schmutzig genug, um die Fantasie der Frau anzuregen. Sie verließ fluchend und stinkend mein Büro. Ich besuchte meinen Klienten und offenbarte ihm, dass ich noch keine Ahnung hatte, wer die Frau war, die ihn belästigte. Sie hat wieder angerufen vor einer Stunde. Weshalb waren Sie nicht hier? Sie haben mich nicht als persönliches Maskottchen engagiert. Diesmal hat sie geheult am Telefon. Diese Idiotin, mein Leben sei in Gefahr. Sie sagte, ich solle verreisen. Verreisen, die spinnt doch. Ich verreise nie. Ich hasse es, Koffer zu schleppen. Der Anblick von Badehosen verursacht bei mir Juckreiz. Arbeiten ist doch viel schöner, finden Sie nicht auch? Was hat die Frau sonst noch gesagt? Nichts. Sie heulte nur und warnte mich. Tun Sie endlich etwas, Maloney. Schaffen Sie mir die Frau vom Hals. Wenn es nicht anders geht, dann bringen Sie sie um. Aber bitte so diskret wie möglich. Sie haben wohl im Laufe Ihrer Radiokarriere ein paar Millionen Gehirnzellen verloren. Ich bringe höchstens meine Klientin um, wenn sie mir auf den Wecker gehen. Und das mache ich nicht diskret, sondern lustvoll. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich bin mit den Nerven langsam am Ende. Mein Produzent haut mir täglich Einschaltquoten und Umfrageergebnisse um die Ohren. Ich habe es satt. Aber was soll ich machen? Ich habe kaum Ersparnisse. Bevor er mir sein verpfuschtes Leben mit auf den Weg geben konnte, ließ ich ihn stehen und machte mich auf die Suche nach dem Produzenten. Dieser hatte Besuch. Ich räusperte mich und tat so, als würde mich der Anblick des griesgrämigsten Polizisten der Stadt nicht weiter überraschen. Na, Maloney, haben Sie etwa vor, Ihre Stimme dem Radio zu verkaufen? Die brauchen aber keine heiseren Detektive, die nach Whisky riechen. Naja, so wie Sie riechen, könnten Sie als Duftwolke verkleidet in einem Horrorfilm ganze Städte entvölkern. Dieser Polizist hier behauptet, dass im Studio eine Bombe explodiert. Wir haben einen anonymen Anruf erhalten. Ja. Weshalb stehen Sie hier rum und unternehmen nichts? Wo sind denn die Bombenspürhunde? Die Frau sagte, dass die Bombe in 2 Stunden explodiert. Das war vor 30 Minuten. Wir haben also noch genügend Zeit. Vielleicht könnten Sie uns in der Zwischenzeit einen Kaffee machen, junger Mann. Mit Milch und Zucker. Er ist verrückt. So sagen Sie doch etwas, Herr Maloney. Ich trinke meinen Schwarz. Das darf doch nicht wahr sein. In was für einen verrückten Film bin ich bloß gelandet. Nur mal halblang, junger Mann. Die meisten Bombendrohungen sind nichts als Drohungen. Da, und woran erkennen Sie eine bloße Drohung? Tja, wenn wir jetzt noch 80 Minuten warten, können Sie davon ausgehen, dass es entweder knallt oder ruhig bleibt? Also wenn es ruhig bleibt, dann war es nur eine Drohung. Und wenn es knallt, unterhalten wir uns im Jenseits wieder. Aber vermutlich gibt es ein spezielles Jenseits für Polizisten, da weder die armen Seelen in der Hölle noch im Himmel Lust auf Polizisten verspüren. Ich verlange, dass Sie sofort, und ich sage sofort, eine Spezialeinheit herschicken, Sprengstoffexperten. Das geht nicht, die sind alle in einer öffentlichen Badeanstalt. Das ist ein Skandal. Ist es nicht. Die Leute üben dort. Die Einheit probt die Evakuation der ganzen Badeanstalt, falls es dort einmal einen Bombenalarm geben sollte. Was war das? Das klang nicht wie eine Bombe. Klug ist das Polizistenhirn. Klein und fein versteckt es sich hinter der Stirn. Schnell! Jemand hat auf Block geschossen, ist verletzt. Ein Arzt muss her. Sofort. Hey, halt, nicht so schnell. Ich habe ihn zuerst gefunden. Hat vielleicht jemand einen Fotoapparat dabei? Das Bild wäre mindestens 20 Mille wert. Wer ist das? Soll ich die Frau verhaften? Ich bitte darum. Hey, lassen Sie mich los. Block verblutet. So unternehmen Sie endlich was. Er hat heute Abend noch Sendung. Niemand tat sonderlich viel. Schließlich kroch Block blutend um die Ecke und winkte uns zu. Für einen Moment herrschte gespannte Ruhe. Dann stürzte sich die Journalistin auf Block und fragte ihn nach seinem Befinden. Block nickte nur und kippte bewusstlos um. Am liebsten hätte ich mich neben ihn gelegt und ein kleines Nickerchen gemacht. Block war nicht so schwer verletzt, wie es zuerst den Anschein machte. Er wurde ambulant behandelt, während ich mich mit dem Polizisten, den Produzenten und der Journalistin im Garten hinter dem Studio unterhielt. Das ging gerade noch einmal gut. Gut ist gut. Scheiße ist das bessere Wort. Nicht ein lausiges Foto habe ich. Kuno Block niedergeschossen. Ach, lassen Sie mich wenigstens ein Exklusivinterview mit Block führen. Es dauert nur ein paar Minuten. Block will nicht mit Ihnen sprechen. Das kann ich gut verstehen. Weshalb schreiben Sie nicht etwas über die vorbildliche Polizeiarbeit in der Stadt? Genau. Nirgends schlagen die Polizisten freundlicher zu als hier. Moment, Maloney, so geht das nicht. Unsere Leute haben jetzt zwar neue Schlagstöcke, aber die brauchen wir nicht zum Schlagen. Kann ich Sie so zitieren? Nein. Machen Sie. Ich habe eine bessere Geschichte für Sie. Damals, es war an einem heißen Sommertag, da erhielten wir den Anruf dieser verstörten Frau. Ihre Katze war auf einen Baum geklettert. Wir rückten also aus und als wir ankamen, war nicht nur die Katze, nein, da war auch die Frau auf dem Baum und konnte nicht mehr runter. Moment mal, Moment mal, vielleicht fällt mir auch noch der Name der Katze ein. Heidi oder Fritz oder Tut. Tuten. Tuten Charmon. Irgendetwas in dieser Richtung war es. Er überlegte noch eine Weile. Schließlich fiel ihm ein, dass es sich bei der Katze eigentlich um einen Kanarienvogel handelte und die Frau nicht auf dem Baum kraxelte, sondern in einen nahegelegenen Brunnen gefallen war und dass zwischen den Ereignissen die kleine Zeitspanne von 18 Jahren lag. Aber das kümmerte ihn nicht sonderlich. Ich ging zu dem verletzten Kuno Block und sah, wie sich eine ältere Frau um ihn kümmerte. Erschaffen Sie mir diese Frau vom Hals, Maloney. Das ist sie, die Anruferin, die Mörderin. Sie ist gemeingefährlich. Ich wollte ihn warnen. Ich wusste, dass etwas passieren würde. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht hineingezogen werden. Von was reden Sie überhaupt? Ich arbeite in einem Restaurant und habe ein Gespräch belauscht. Eine junge Frau kündigte ihrem Begleiter an, dass sie Kuno Block ermorden wolle. Da musste ich ihn doch warnen, oder? Die Frau spinnt. Igitt! Sie fasst mich wieder an. Ich hasse es, von fremden Menschen angefasst zu werden. Da weiß man nie, ob man sich einen Pilz holt. Hat die Frau gesagt, weshalb sie Block ermorden wolle? Nein, ich habe nicht alles gehört. Aber die Frau hat nicht gespielt oder so. Das war ernst. Dieser Hass in ihrer Stimme. Entsetzlich. Ach was. Alles Blödsinn. Sie hat selber auf mich geschossen, um sich wichtig zu machen. Sie hat es getan. Wie schrecklich. Sie hat ihn erschossen. Von was redet dieser Idiot? Ist das Ihr Sohn? Nein, das ist der junge Mann. Ein bisschen wirr, das Ganze. Wer ist die junge Frau, die angeblich den Mord geplant hat? Silvia, meine Freundin. Sie ist besessen von dem Gedanken, Block zu ermorden. Und wo steckt diese Silvia jetzt? Ich weiß es nicht. Sie hat mich angerufen und gesagt, es ist vollbracht. Ich wusste sofort, dass sie es getan hat. Sie hat Kuno Block ermordet. Ich lebe noch. Mehr oder weniger. Aber sehr angenehm ist das im Moment auch nicht. Jetzt, wo sich alles aufgeklärt hat, kann ich ja wieder gehen, oder? Jetzt, wo Sie das sagen, geht es mir gleich wieder besser. Vielleicht könnte man auch den jungen Mann beiseite schaffen. Diskret, Maloney. Ganz diskret. Ich machte ihn ganz diskret darauf aufmerksam, dass mir sein Anblick ebenfalls zuwider war. Er stöhnte auf und winselte so, als ob seine Wunde sich gerade wieder geöffnet hätte. Es dauerte noch gut eine Stunde, bis sich die ganze Situation entwirrte und ich zusammen mit meinem Klienten, dem Polizisten und der Attentäterin im Polizeipräsidium herumstand. Sie geben also zu, Kuno Block niedergeschossen zu haben. Ja, und ich bereue überhaupt nichts. Wie kann sie bloß so etwas sagen? Ich bin doch kein Unmensch, kein Politiker und auch kein Halsabschneider. Sie sind ein Schwein, das genügt. Dagegen lässt sich nicht viel sagen. Woher aber kennen Sie Block? Oder mögen Sie einfach seine Radiosendungen nicht? Das muss ich Ihnen nicht sagen, Maloney. Ich bin hier für die Ermittlungen zuständig. Dieser Saukerl ist mein Vater. Ich? Tatsächlich? Dann bist du Chantal aus Genf? Nein, das bin ich nicht. Ingrid aus Düsseldorf? Sehe ich etwa so aus? Ach so. Dann bist du dort aus Norwegen. Ach, wie süß. Ich bin Silvia. Was denn? Ich habe noch eine Tochter? Sie haben offenbar bereits mehr Töchter als Gehirnzellen. Kommt auch nicht allzu oft vor. Und weshalb wollten Sie Ihren Vater umbringen? Ich habe einen Brief von Block gefunden. Er schrieb meiner Mutter, sie solle mich wegmachen. Er wolle nichts von mir wissen. Er hasse Kinder. Das muss man doch nicht so wörtlich nehmen. Da wäre die Sache ja erledigt. Nicht, solange er noch lebt. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Leider sind Polizisten nicht befugt, ekelhafte Gestalten ins Jenseits zu befördern. Das ist eine Unverschämtheit. Silvia, du kannst alles von mir haben. Echt? Dann kauf mir einen Porsche. Und eine Yacht. Und natürlich eine neue Garderobe. Können wir gleich zur Bahnhofstraße und einkaufen gehen? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, Sie wollten ihn umbringen. Weshalb wechseln die jungen Leute heutzutage so schnell ihre Meinung? Ehe er mir seine Theorien ausbreiten konnte, machte ich mich aus dem Staub und eilte zurück in mein Büro. Draußen war es drückend heiß. Ich stellte mich unter die Dusche und genoss das kühle Nass. Dann klingelte das Telefon. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, den Telefonstecker rausziehen und die Glotze einschalten. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schüsse im Äther, dritter und letzter Teil.